Ross Hodes. Derjenige, der spricht, ist euer Diener, Dr. Javier Palacios Celorio. Roe, Pastor der Gemeinde Gozo y Paz in Tehuacán, Puebla, Mexiko. Ihr könnt unsere Homepage unter www.gozoepsilonpaz.mx besuchen. Ihr werdet dort Videos, Audios und Notizen finden, die sehr hilfreich für eure geistliche Wachstum sein werden. Ihr könnt alles runterladen, kopieren und das ganze Material weiter verschenken. Wir machen hier kein Geschäft aus Gottes, aus Elohims Wort. Rosh Chodesh. Elohim, Yahweh, Yahshua, verlangt Anbetung, verlangt Verherrlichung und verlangt Lob. Fragt nicht nach Krümelchen. Meine liebe Geschwister, meine liebe Achim, will keine Krümelchen von nichts. Ist der König und befiehlt. Baruch Hashem, Yahweh. Verlangt Gehorsamkeit. Und nur dann wird seine Kinder beschützen und auch verteidigen. Wie ist es möglich, dass der ewige Vater uns sagt, hält meinen Schabbat, hält meine Feste, meine Moadin, wie dieses Fest von Rosh Chodesh, das wir heute feiern. Rosh Chodesh bedeutet Kopf. Chodesh bedeutet Monat. Rosh Chodesh, Kopf des Monats oder Anfang des Monats. Ich wiederhole. Wie ist es möglich, dass Yahweh uns sagt, hält meinen Schabbat, hält meine Feste und ich werde euch vom Hasatan beschützen? Unglaublich. Wie ist es möglich, dass der ewige Vater uns etwas sehr Schönes fragt, dass man in kein außerordentliches Opfer verwickelt wird? Weil Yahshua HaMashiach, das einzige außerordentliche Opfer auf dem Golgotha gemacht hat. Meine liebe Schwester, Achot, meine lieber Bruder, wir kommen hierher, den Herrn zu loben, Brot zu essen, Wein zu trinken und für den Herrn zu tanzen. Natürlich, in Heiligkeit, in Kedusha. Also, wie ist es möglich, dass wenn wir das Shofar hören und wir die Freude fühlen, dass der Herr, uns von dem Teufel beschützen wird? Unglaublich. Es ist wunderschön. Lobe dem Herrn, meine Geschwister, da lebt. Wenn wir verstehen könnten, dass alles, was möchte, ist, dass wir ihn als seine Kinder preisen. Amen. Wenn wir hier sind, ihn zu loben und zu verehren, kümmert sich um uns, damit wir gut vorankommen. Segnet uns. Segnet und beschützt uns und auch unsere Familie und unsere Eigentum von den Krallen des Teufels. Es ist unglaublich und wunderschön. Das steht in der Tora. Baruch Hashem. Eine Frage. Wüsstet ihr, dass wenn wir zu seinen Festen kommen, segnen und ehren seinen Heiligen, seinen Kadosh-Namen? Sein Name ist Yahweh, Yahshua. Wir gehören ihm, weil wir ihn lieben. Ich wiederhole etwas, das sehr wichtig ist. Beschützt uns, hilft uns, tröstet uns und erbaut uns. Wie ist es möglich? Oder wie können wir es verstehen, dass wenn wir zu seinen Festen kommen und uns erfreuen und wir alles, was von uns verlangt, tun, dass uns vom Teufel beschützt? Die meisten Leute halten die Feste des Teufels. Leute, die weder die Tora noch nicht Yahshua HaMashiach kennen, halten Feste, die den ewigen Vater beleidigen. Alle diese Leute haben keinen Schutz von den Allmächtigen. Wir gehen zum Jesaja, Kapitel 66, Vers 23. Dort werden wir finden, dass es ein Gebot ist, dass der Ruach HaKodesh, der Heilige Geist von Yahshua HaMashiach, durch den Prophet den Befehl uns gibt, das Fest vom Rosh Chodesh zu feiern. Das wird auch in das Millennium geschehen, wenn Yahshua HaMashiach aus Jerusalem regiert. Jesaja Kapitel 66, Vers 23. Gottes Wort sagt, und alles Fleisch wird einen neuen Mond nach dem anderen und einen Schabbat nach dem anderen kommen, und von mir anzubeten, spricht der Herr Yahweh. Alles, was er vor uns verlangt, ist ihn anzubeten und dass wir ihn preisen. Er möchte, dass wir seinen Kadosh-Namen sprechen. Sein Name ist Yahweh. Yod-Hei-Wav-Hei, Yahweh. Er verlangt, dass wir unter seinen Schutz, unter den Flügel seines Talits sind. Also, die Anweisung, ihn anzubeten, ist Monat von Monat. Aber was für einen Monat ist er? Er spricht von dem hebräischen Monat und keinen römischen, gregorianischen oder julianischen Monat. Nein, es ist der hebräische Monat. Das ist nach Yahwehs Anweisung und nicht nach der Erfindung des Menschen. Die neuen Geschwister oder die Besucher, die für das erste Mal kommen, oder diejenigen, die dieses Audio hören, werden wissen jetzt, was Rosh Chodesh ist. Wir gehen zum Numeri oder das vierte Buch Moses, Kapitel 10, Vers 10. Gottes Wort sagt, desgleichen, wenn ihr fröhlich seid an euren Festen. Wir sind heute alle froh. Oder an euren Neumonden sollt ihr mit dem Trompeten die Schofarin blasen. Das haben die Geschwister getan. Hier gibt es keine Erfindung von Menschen. Alles muss sich auf die Bibel unterstützen. Die Schofarin blasen bei euren Brandopfern und Dankopfern, damit euer Gott an euch denkt. Ich bin der Herr Yahweh, euer Gott, euer Elohim. Jetzt müssen wir kein Opfer mehr machen. Wir müssen keine Tiere mehr für die Vergebung der Sünde, für die Buße opfern. Das Opfer wurde von Yahshua HaMashiach gemacht. Einmal und für immer auf dem Kreuz, auf dem Holz, auf dem Golgotha. Amen. Aber es ist eine Mitzwa, ein Gebot, hier in Rosh Chodesh zu kommen, um den Herr zu ehren und zu loben. In diesem Fest wird der Psalm 81 gelesen. Wir gehen zum Psalm 81. Und es ist nicht, was ich sage, sondern was die Tanach, die Bibel sagt. Deswegen hat unser Bruder, unser Ach, heute den Psalm vorher vorgelesen. Psalm 81, Vers 4. Gottes Wort sagt, blaset am neuen Mond die Posaune, am Vollmond, am Tag unseres Festes. Also, wir müssen den Shofar am neuen Mond blasen. Heute werden die Achim, die Brüder, die Shofarin, die Trompeten lange blasen. Viele Leute, die Torah nicht kennen, werden sagen, das ist nicht mehr für uns. Aber wir werden sehen, was der König der Herrlichkeit, Yahshua HaMashiach, sagt. Wir gehen zu Matthäus, zu Matthäus Kapitel 5, Vers 17. Alles, was ich vorlese, kommt aus der Torah, aus der Bibel. Der Herr sagt, ihr werdet mein Fest vom Rosh Chodesh halten. Ihr werdet zur Gemeinde, zur Kehila, mit Freude kommen und von mir anzubeten. Also, was sagt Yahshua HaMashiach in Matthäus Kapitel 5, Vers 17? Gottes Wort sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also, das Buch von Numeri, gehört der Tora. Und Jesajahu ist ein Prophet. Yahshua HaMashiach ist nicht gekommen, um alles aufzuheben. Er hat weder die Tora noch was die Propheten sagten, aufgehoben. Sein Ruach HaKodesh spricht durch die Propheten. Es war seine eigene Stimme. Halleluja! Meine Lieben, es muss ein Fest mit großer Freude sein. Wir gehen zum Psalm 104. Wir werden lesen, warum Yahweh den Mond machte. Bitte, alle, die neu sind, schreibt die Zitate auf, weil es sehr wichtig ist, dass ihr lernt, was Rosh Chodesh ist und warum wir kommen, um uns zu erfreuen, warum wir heute voll Freude sind, warum wir mit dem Sefer Torah, mit dem Buch der Torah reingehen. In den 5 Büchern Moses ist die ganze Bibel zusammengefasst und warum wir im Fest tanzen und singen. Psalm 104, Vers 19. Gottes Wort sagt: Du hast den Mond gemacht, das Jahr danach zu teilen. Die Sonne weiß ihren Niedergang. Also, der ewige Vater hat den Mond gemacht, damit man die Zeiten kannte, die Zeit, in der man lebt. Leider hat der Mensch Dinge gegen den Mond zerschmettert, um zu wissen, ob es Wasser dort gibt. Der Mond ist die Schöpfung Elohims Yahweh. Man darf seine Schöpfung nicht berühren. Es wird eine Urteilskraft gegen diese verlorene und sündige Menschheit geben, weil sie seine Schöpfung zerstören. In diesem Fall hat er den Mond für die Zeiten gemacht. Das steht in der Bibel, in der Tanach, und der Mensch bombardiert ihn. Der ewige Vater wird während dem Zorn die Erde auch bombardieren. Das, was ich gerade gesagt habe, wird eine große und wichtige Urteilskraft bringen. Die Leute, die die Tora nicht kennen, sagen, man feiert das Fest des Mondes in der Gemeinde Gozo y Paz. Das habe ich gehört. Was für eine Ignoranz. Die Leute sagen auch, diese Verrückte feiern den Mond. Nein, wir feiern den Mond nicht. Wir feiern unseren Gott, unseren Elohim, Yahweh. Yahshua ist sein Name. Halleluja! Und das Fest heißt Rosh Chodesh, Kopf des Monats oder Anfang des Monats. Und die Zeiten werden durch den Mond erkannt. Leider, wenn die Leute Ignoranten der Bibel, der Tora sind, sprechen nur so und dadurch werden sie, ohne es zu wissen, verdammt. Dort wird der Mond gefeiert. Nein, hier wird der Mond nicht gefeiert. Ich habe schon gelernt, dass der Teufel alles nachmacht. Sorry, wenn ich es nochmal sage. Der Herr gab Mose einen Stock und er, Yahweh, sagte ihm, mit diesem Stock wirst du meine Wunder machen. Von dort haben die satanischen Zauberer die Kopie des Zauberstabs genommen. Also, Mose bekam einen Stock oder Stab. Der Teufel gibt seinen Anhängern den Zauberstab. In das Fest von Sukkot befällt uns Yahweh, dass wir ein Opfer darbringen, von was wir geerntet haben. Es gibt einige von uns, die keine Bauern sind. Trotzdem bringen wir Gerste, Bohnen, Weizen, Honig und so weiter dar. Also, der Teufel sagt, Opfer für die Töten. Yahweh sagt, ich möchte, dass ihr Brot darbringet und Brot ohne Sauerteig in Hamatza und nach Pessach zu euch nehmt. Und der Teufel sagt, Brot, also Brot für die Toten. Der Teufel kopiert alles. Also, die Anhänger des Teufels in den satanischen Festen richten sich nicht nach dem neuen Mond, sondern nach dem Vollmond. Als wir Yahweh nicht kannten, sind wir ins Kino gegangen, um Horrorfilme zu sehen. Wir haben gesehen, wie der Wolfmann und so weiter und dass die Satanisten ihre Beschwörungen bei Vollmond machten. Alles ist eine Kopie des Teufels. Der Teufel ist nur eine Schöpfung. Der Einzige, der Schöpfer ist, ist Gott, Yahweh Zebaoth. Wir preisen ihn, da er lebt. Halleluja! Erfreut euch, als wir den König erheben. Heute feiern wir ein sehr schönes Fest. Wunderschön! Nein, wir feiern nicht den Mond. Nein, wir feiern nicht den Mond. Wir feiern Yahweh, weil er den Mond gemacht hat, das Jahr danach zu teilen. Und die Sonne weist ihren Niedergang. Die Sonne in der Bibel, die Sonne der Gerechtigkeit, ist Yahshua HaMashiach. Er ist die Sonne der Gerechtigkeit. Wir werden sehen, was der Prophet Maleachi sagt. Er ist der letzte Prophet von dem Alten Bund, vor dem Brit Hadasha. Maleachi, Kapitel 4, Vers 2. Wir werden jetzt, meine Lieben, die wunderschöne Bedeutung dieses Festes besser verstehen. Dieses Fest ist schön, wunderschön. Alles, was Yahweh befiehlt, ist wunderschön. Yahweh sagt, dass wir nicht Ehebruch begehen. Dann tun wir es nicht. Das befreit uns von vielen Gefahren und es gibt uns in die Seele Shalom, Frieden. Amen. Maleachi, Kapitel 3, Vers 20. Gottes Wort sagt, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln, und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Die Flügel bedeuten der Talit. Der ist der jüdische Gebetsmantel. Bitte, schau mal, wenn ich die Spitzen von meinem Talit nehme und ich ihn ausbreite. Sie sehen wie Flügel. Halleluja! Yahshua meinte Folgendes, als er sagte, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem, wie ich wollte dich einsammeln, wie das Huhn unter ihren Flügeln ihre Küken einsammelt. Aber du wolltest es nicht. Sie werden kommen, um dich zu belagern, und dein Haus wird leer. Diese Prophezeiung hat sich erfüllt, als Tito kam und der Tempel Jerusalems vernichtete. Der Herr sagte auch, dass er Heil und Gesundheit unter den Flügel bringen würde. Erinnert euch an die Frau, die Blutfluss hatte? Sie ging zu nah und sie berührte die Spitzen von Yahshuas Talit und sie wurde gesund. Das hat auch Yahshua HaMashiach gemeint. Yahshua HaMashiach ist die Sonne der Gerechtigkeit. Er ist der Melech Tzadik, der König der Gerechtigkeit. Er wird die ganze Welt richten. Ich mache eine Zusammenfassung. Rosh bedeutet Kopf. Chodesh bedeutet Monat. Rosh Chodesh, Kopf des Monats oder der Anfang des Monats, wie der ewige Vater es angeordnet hat und nicht wie Rom es angeordnet hat. Nur wie der Herr Yahweh es angeordnet hat. Bei der neuen Mond wird am Anfang nur ein Strich des Mondes gesehen. Das wird mit dem Gläubiger in Yahshua HaMashiach vergleicht. Also, man kann nur einen kleinen Strich sehen. Es ist wie jemand, der Yahshua HaMashiach gerade kennengelernt hat und er ist bei uns oder in andere Kehilot, Gemeinden. Es gibt andere Achim, Brüder, die Torah von Yahshua auch lehren. Also, derjenige, der gerade in Yahshua HaMashiach geglaubt hat und er ihn gehorchen will, ist er wie der neue Mond. Ein kleiner Strich. Also, die Tage vorbeigehen, leuchtet sie den Mond mehr und mehr. Und der Mond wird mehr und mehr das Licht der Sonne zurückstrahlen. Der Mond hat kein eigenes Licht. Die Sonne ja. Ich wiederhole. Wie der Tage vorbeigehen, wird der Mond das Licht der Sonne mehr zurückstrahlen. Und am Ende des Monats werden wir wieder einen vollen Mond sehen. Das ist ein Grund, warum der Herr uns befiehlt, dieses Fest zu halten. Damit wir uns daran erinnern, dass wir mit wenig angefangen haben und mit der Zeit haben wir mehr und mehr von seiner Tora und von seinem Licht. Diejenigen, die mehr Zeit bei uns haben, sind wie der Vollmond. Die Geschwister, die gerade zu uns kamen, sind wie der neue Mond. Also, wenn so ist, man wird mehr mit der Zeit lernen. Die Lehre ist, der neue Mond wird sich jeden Monat erneuern. Genauso sollten wir uns jeden Monat erneuern. Wir müssen Gelübde vor Gott halten und Eid machen. Wir dürfen keinen Bund machen. Die Bünde werden nur von Elohim mit den Menschen gemacht. Wir machen keine Bünde mit dem Herrn. Nein, weil es nicht richtig ist. Nein, nein, das ist nicht biblisch. Aber wir können einen Eid, ein Versprechen, ein Gelübde mit Yahweh machen. Wir können ihm sagen, in diesem Monat möchte ich die Heiligkeit mehr halten. Ich möchte mehr deine Tora lehren. Ich möchte mehr Seelen erreichen. Ich werde mehr CDs und Karten verteilen. Ich werde mehr fasten. Ich werde mehr beten. Und als Resultat, wir erneuern uns jeden Monat. Halleluja! Wir werden mehr in Heiligkeit wachsen. Darum geht es. Das Fest. Yahshua HaMashiach ist die Sonne der Gerechtigkeit. Jedes Mal, wenn wir zur Kehila, zur Gemeinde kommen, gibt er uns mehr von seiner Tora. Wir werden voller mit dem Wort des Herrn sein. Wir wussten es nicht, jetzt wissen wir es und wir wollen mehr Sachen wissen. Nicht wegen unseres Stolzes, sondern weil wir den ewigen Vater lieben und wir nach den Tora dürsten. Unsere neuen Geschwister wollen auch mehr von der Tora lernen. Wir werden ihnen ohne Stolz und mit viel Bescheidenheit ihnen lehren. Amen. Wir leuchten jeden Tag besser. Wenn eine Person keine würdige Früchte von Reue trägt, das sagt die Bibel, wird diese Person niemals über den kleinen Strich gehen und sie wird immer der gleiche oder die gleiche sein. Sie wird sehr ständig problematisch. Sie wird nicht geistlich wachsen. Und sie wird sich niemals erneuern. Sie wird niemals Vollmond werden. Und als Resultat, es wird schwierig, dass sie sich jeden Monat erneuert. Diese Person bleibt statisch. Das sollte man von uns nicht sagen. Wir müssen uns ständig erneuern. Yahshua HaMashiach ist das Licht und als Yahshua und sein Licht sein Ohr gab, leuchten wir sein Licht, weil wir seine Anhänger sind, die Anhänger des Messias. Also, wie die Sonne mehr den Mond leuchtet, reflektiert der Mond das Licht der Sonne, mehr und mehr, bis er ein wunderschöner, großer Mond wird. Viele Male haben wir die Kehila gegen 12 Uhr nachts oder 2 Uhr morgens verlassen. Und wir sehen den großen, wunderschönen Mond. Und wir geben dem König Yahshua HaMashiach die Herrlichkeit. Wir beobachten den Mond und sagen, Vater, was für ein wunderschöner Mond. Amen. Der Mond reflektiert das Licht der Sonne. Und wir sind wie der Mond. Wir reflektieren das Licht Jeschuas. Das ist der Vergleich, der in der Bibel, in der Tora gemacht wird. Die Sonne der Gerechtigkeit ist Jeschua HaMashiach. Er ist das Licht und ich wiederhole. Wir widerspiegeln sein Licht. Meine liebe Geschwister, meine liebe Achim, Achayot, wir folgen dem Messias und man muss es merken. Das Licht des Messias wird auf uns reflektiert, weil wir ihn folgen. Der Mond hat kein eigenes Licht. Er widerspiegelt nur das Licht der Sonne. Deswegen sehen wir ihn während der Nacht. Wenn der Mond nicht existieren würde, wäre alles in Dunkelheit. Die Sonne der Gerechtigkeit ist Jeschua HaMashiach und die Gläubiger sind der Mond, sozusagen. Wenn man voll mit Jeschua HaMashiach ist, dann hat man das Licht des Herrn und man lichtet in der Dunkelheit. Dann darf ich zu den Dieben, den Lügnern, der Hüren, den Drogenabhängigen und den Satanisten gehen, um das Wort des Herrn ihnen zu bringen. Sie sind in der Dunkelheit und wir müssen ihnen helfen, ins Licht zu kommen, weil wir das Licht sind. Ich sage es nicht, Jeschua HaMashiach sagt es. Ihr seid das Licht der Welt. Halleluja! Wenn man wirklich das Licht der Welt ist, widerspiegelt man das Licht Jeschua HaMashiachs. Nur dann kann man den anderen das Licht weitergeben und wir lichten das Leben anderer. Mein lieber Ach, Bruder, meine liebe Schwester, Achot, nach diesem Fest von Rosh Chodesh sollt ihr die Erfahrung machen. Ihr müsst diese schöne Erfahrung des Festes machen. Ich lade euch ein, dass ihr dieses Fest erlebt und dass ihr das Licht anderen seid. Der ewige Vater sagt, ein Blinder kann einen anderen Blinder nicht leiten, weil alle beide ins Loch fallen werden. Was sind die Sekten? Sie sind nur eine Erfindung des Menschen. Was sind die Religionen? Sie sind auch eine Erfindung des Menschen. Man hat in der Bibel Sachen hinzugefügt und man hat Sachen aus der Bibel weggemacht. Und alles, wie es man gefällt. Und alles wegen ihrer eigenen Zweckmäßigkeit. Man tut es, um Geschäfte zu machen. Als Konsequenz werden viele Seelen in die Höhle enden. Die einzige Wahrheit ist die Tora, die Bibel. Wenn man die Tora studiert und mit der Wahrheit der Tora die Personen leitet, werden sie in den Himmel durch Jeschua HaMashiach geführt. Es gibt nur eine Wahrheit und es gibt keine Relativwahrheit, wie Platon es gesagt hat. Ich möchte etwas betonen. Jeschua HaMashiach ist das Licht der Welt und durch seine Lehre sagt er uns, ihr seid das Licht der Welt. Die Verantwortung gab er seiner Kehila, seiner Gemeinde, eine Gemeinde von Kadoshin, von Heiligen. Vorher habe ich gesagt, dass der Sumo Kohen, der Höhepriester, zum Gipfel aufstieg, um nach dem neuen Mond zu warten. Das haben wir von dem Lehrer der Tora gelernt. Und er wartete dort, bis er den neuen Mond sah. Als der neue Mond leuchtete, sagte er den Kohanin, den Priester, sie sollten die Schofarin, die Trompeten blasen, da es neuen Mond zu sehen war. Genau dieses Ereignis und die Zeit ist der Tag und die Stunde, die niemand weiß, weil niemand genau weiß, wann neuer Mond sein wird. Ich wiederhole, der hohe Priester stieg auf den Hügel auf und beobachtete, wie zum neuen Mond sichtbar war. Sobald der neue Mond am Himmel zu sehen war, sagte er, neuen Mond, bläst die Schofarin, die Trompeten. Rosh Chodesh hat angefangen und damit haben wir den hebräischen Monat gewechselt. Versteht ihr es? Dieser Tag ist ungewiss, den niemand kennt und jedes Jahr einstimmt mit dem Fest von Yom Teruah über. Vor kurzem haben wir das Fest von Yom Teruah gefeiert. Yom Teruah. Yom bedeutet Tag und Teruah Trompeten, also Tag der Trompeten, das Fest der Trompeten. In diesem Fest ist, wenn Yahshua HaMashiach die Toten wieder erwecken wird und er wird alle Gläubigen entrücken. Das wird nach der Trübsal geschehen und nicht vor der Trübsal. Ich habe schon in anderen Themen darüber gesprochen und in dieser Homepage könnt ihr viele Notizen darüber finden. Die Entrückung, die man uns gelehrt hat, war eine Lüge des Teufels. Es gibt keine Entrückung vor der großen Trübsal. Das wird nach der Trübsal geschehen und bevor der Zorn anfängt und bevor die Gläser mit dem Zorn Yahshua HaMashiach geschüttet werden. Also, das ist, was Yahshua HaMashiach meint, wenn er sagt, den Tag und die Stunde kennt niemand. Es ist ein Tag der Unwissenheit. Deswegen wird in allen hebräischen Kalendern zum Beispiel ein Ereignis heute und morgen gekennzeichnet, weil man nicht genau weiß, wann neuer Mond sein wird. Ich habe gesagt, dass die Welt Tausende von heidnischen Festen feiert, von der man nicht die Bedeutung kennt. Die Welt beleidigt die ganze Zeit dem König der Herrlichkeit durch diese Feste. Yahweh Tsebaot, Elohim von Armeen. Also, die heidnischen Feste, wie die Festen, die bald kommen werden, zum Beispiel der Allerheiligen Tag, Weihnachten, der Tag der Könige und so weiter. Bei diesem letzten Fest, wenn man es feiert, akzeptiert man, dass die Toten zur Erde zurückkehren. Das wird in verschiedenen Gemeinden gelehrt. Oder der Weihnachtenbaum, der eine Abscheu ist. In das Fest von Rosh Chodesh wechseln wir von dem siebten Monat, der Tischre ist, zu dem achten Monat, der Hesban ist. Also, wir gehen von dem siebten Monat zu dem achten Monat in diesem Fest von heute. Viele Male haben die Leute in ihren Köpfen viele säkuläre oder materielle Tätigkeiten. Aber die meisten Leute, würde ich sagen, haben das Denken leer. Mein lieber Bruder, ach, und liebe Schwester, Achot, bitte, prägt euch diesen Satz ganz gut. Ein leeres Denken ist Werkstatt Satans. Leeres Denken, Werkstatt Satans. Wir müssen immer unser Denken beschäftigt haben und vor allem in die Sachen des ewigen Vaters. Also, wir erfreuen uns beim Studieren die Torah. Wir bereiten die Feste von Hashem Yahweh vor. Wir machen es mit viel Freude und den Rest der Zeit widmen wir unserer säkulären Arbeit. Durch unsere Arbeit segnen uns der ewige Vater. Wir und unsere Familien werden dadurch versorgt. Zum Beispiel für Kleidung, Erziehung, Nahrung und so weiter. Aber wir haben unser Denken die ganze Zeit beschäftigt. Wenn jemand untätig ist, dann wird Hasatan in dieser Person anfangen zu arbeiten. Wir müssen immer sehr beschäftigt sein. Bitte, wir gehen zum Jesaja, Jesajahu, Kapitel 56, Vers 7. Also, die Welt geht zu den heidnischen Festen, zu den satanischen Festen, zu den Tanzen und sich zu betrinken, zu den Orgien. Es tut mir leid, den Ausdruck. Alles, was die Welt tut, gefällt nicht dem ewigen Vater. Baruch Hashem, Yahweh. Wir machen, was der ewige Vater von uns verlangt. Halleluja. Geheiligt ist sein Name. Wir sind hier, um Yahweh zu feiern. Der Schöpfer Himmel und Erde, der uns zum Essen gibt, der uns ewiges Leben gegeben hat, Baruch Hashem, Yahweh. In Jesaja Kapitel 56, Vers 7 ist es eine Prophetie für das Millennium. Gottes Wort sagt, die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Betthaus, und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Betthaus heißen für alle Völker. Er spricht eine Prophetie des Millenniums, in der Zeit, wenn Yahshua HaMashiach von Jerusalem herrscht. Schau mal, wie das erste Teil sagt. Die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Betthaus. Er erfreut uns hier. Wenn wir das Shofar hören, fühlen wir eine Freude, weil das Shofar mit der Seele gehört wird. Das sagt die Bibel. Gewiss, wir hören es mit dem Ohr, aber unsere Seele ist erschüttert. Weil, wenn das Shofar bläst, werden wir uns mit Yahshua HaMashiach auf die Wolke treffen. Halleluja! Wir erheben ihn, da er lebt. Bald wird es geschehen. Baruch Hashem, Yahweh. Gesegnet ist der ewige Vater. Halleluja! Ich will dich zu meinem heiligen Berge bringen. Also, was für ein Berg ist der? Er ist, wo Abraham seinen Sohn Isaac Opfer wurde. Wegen Yahwehs Befehl. Der Berg ist, wo Yahshua HaMashiach für euch und für mich starb. Ich habe schon gesagt, dass der Berg heißt Moria. So wird ausgesprochen, aber in der Realität ist Moria. More bedeutet Lehrer und Ja von Yahshua. Dort auf diesem Berg wird Yahshua uns die Tora lehren. Jetzt wissen wir nur wenig von der Tora, aber wenn Yahshua kommt, wird er uns Tora lehren. Moreya. Abraham erkannte den Berg, den Yahweh ihm beschrieb, weil es dort Bäume wie das Form der Menorah gab. Und das ist keine Religion. Es gibt auch ein Audio über was die Menorah bedeutet. Auf der Menorah steht der Buchstabe Shin von Yahshua. Shua. Shua bedeutet Erlösung. Und die Nummer 7 von den 7 Teilen der Menorah bedeutet die Vollkommenheit vom Elohim. Die 7 Äußerungen des Ruach HaKodesh, des Heiligen Geistes. Der ewige Vater befiehlt Moshe, dass er eine Menorah machen sollte. Und wir müssen auch die Menorah zünden. Es ist eine Mitzvah, es ist ein Gebot, das der Herr den Kindern Israel gibt. Auch wenn jemand kein Israelit wäre oder keinen einzigen Tropfen jüdisches Blut hätte, wird er oder sie ein Teil Israels sein, sobald diese Person in Yahshua HaMashiach glaubt und die Gebote Yahshuas hält und sie in alle Bünde eintritt. Ich sage es nicht, das sagt die Bibel. Der Vers 7 sagt, die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Betthaus. Wir brauchen keine Bordellen, sorry wegen des Ausdrucks. Wir brauchen nicht von den Spelunke des Teufels. Wir brauchen uns nicht zu betrinken. Wir brauchen nicht von den katholischen römischen Festen, wo man mit einem Rausch endet. Wir brauchen von nichts davon. Wir brauchen dies. Diese heilige, Kadosh, heilige Feste. Deswegen sagt Yahweh, ich werde sie in meinem Betthaus erfreuen. Er erfreut uns hier. Er gibt uns die Nahrung seiner Tora. Er gibt uns Freude. Ihr weint manchmal beim Lobpreis aus Freude und nicht aus Niedergeschlagenheit. Nein, es ist aus Freude, weil der Ruach HaKodesh, die Heilige Geist, anwesend ist. Wir sind wirklich erfreut. Ich habe gesagt, dass wir keine Opfer mehr für die Buße machen müssen. Das werde ich ein anderes Mal lernen. Wir werden mehr von der Tora lernen. Der ewige Joshua kommt bald und wir müssen vorbereitet sein. Wenn er da ist, wird er uns auf dem Berg Moria seine Tora lehren. Er ist der More. Er ist der Lehrer. Amen. Er hat uns zu dieser Kehila gebracht, um ihn anzubeten. Und die Tanach sagt, wir gehen zum Psalm 34. Gesegnet ist Joshua HaMashiach. Er hat uns hierher gebracht, um uns zu erfreuen, da er gut ist. Er ist ein guter Vater. Er ist ein liebevoller Vater. Es kann sein, dass ihr Bruder, Schwester, Ach, Achot, Achim, Geschwister, viele Kümmer habt. Falls ihr Betrübnis habt, in Psalm 34, Vers 19, werdet ihr einen Trost bekommen. Gottes Wort sagt, der Herr ist nah denen, die zerbrochenen Herzen sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Bitte, schließt eure Bibel und hört gut zu, was ich predigen werde, und lasst, dass der Ruach HaKodesh uns mit der göttlichen Anwesenheit, mit der Shechina des ewigen Joshuas begleitet und sie auf unser Leben, über unsere Seele, über unseren Geist, unseren Körper schüttet. Bitte, es sei kein, dass ihr viele Kümmer habt und das sollte auch nicht traurig machen. Nein, wir werfen alle Depressionen in den gesegneten Namen von Joshua HaMashiach raus. Trotz den Kümmern, die ihr habt, Schwester, trotz dass eure Männer gar nicht mit der Tora Joshua zu tun wollen, oder ihr, meine Brüder, trotz dass eure Frauen nicht mit der Tora zu tun möchten, trotz dass eure Kinder mit der Tora nicht zu tun möchten, trotz dass ihr verschiedene Krankheiten in den letzten Tagen, Monaten oder Jahren gehabt habt, trotz eure Kummer, im Psalm 34 sagt, dass Yahweh uns helfen wird. Wir werden einen verwandelten Körper bekommen. Wenn wir das Shofar hören, fühlen wir Freude. Wenn der Teufel das Shofar hört, zittert er. Jedes Mal, wenn wir das Shofar blasen, weiß der Teufel, dass ein Malach, ein Engel, kommen wird und er wird ihn mit einer Kette zusammenrollen und der Malach wird ihn in den Abgrund werfen. Dort wird er 1000 Jahre bleiben. Baruch Hashem. Deswegen ist es sehr wichtig, das Shofar blasen. Weil wenn wir es machen und wir aus Freude in Shabbat schreien, gehen die Herrschaft der Bosheit wegen der Gnade, Rahamin des ewigen Vaters weg. Sie verschwinden. Das satanische Hindernis verschwindet. Es geht aus dem Weg und mehr Seelen weltweit glauben, dass Joshua der Mashiach ist und dass man die Tora halten soll. Also, auch wenn ihr durch harte Zeiten geht, sind wir hier nur mit einem Absicht. Wir sind hier, um den Herrn anzubeten, da er der König ist. Er ist der Herr des Universums und außer ihm gibt es niemanden, der erlöst. Also, wir verherrlichen ihn, da er lebt, Achim. Geschwister, verherrlicht ihn, wie ihr es nie getan habt. Er ist der einzige lobenswert. Sage ihm, Toda Rabba Joshua, vielen Dank, Joshua. Toda Rabba, Joshua. Wir haben eine große Freude, jedes Mal, wenn wir zur Kehila, zur Gemeinde kommen. Also, was wäre, wenn wir auf dem Berg Moria schon wären? Auf dem Berg Moria. Baruch Hashem. Joshua HaMashiach lebt. Joshua HaMashiach lebt. Joshua HaMashiach lebt. Halleluja. Halleluja. Halleluja! Gelobt sei der ewige Herr, Yahweh. Jetzt wisst ihr, was Rosh Chodesh ist, meine lieben Brüder, Schwester, Achot. Jetzt wisst ihr, was Rosh Chodesh ist. Ihr habt das Thema. Jetzt teilt es mit. Und ihr, die das Audio hört, bitte, lädt dieses Audio und alle Audios runter. Macht Kopien und verschenkt sie weiter. Bitte, hilft uns, dass diese Homepage für die Herrlichkeit Jahwes erkannt wird und die Leute die Wahrheit kennen, weil die Zeit sehr kurz ist. Der ewige Vater segnet und behütet euch. Shalom Ubrahot.